Deutschland, du bist unser Land. Doch denkt man hier zu national, wird diese Stelle verkannt. Als Nazis und Mörder, so beschimpft man uns. Geht ihn nicht mit uns ab, denn wir sind böse Jungs. Straftat, weil man sich stolz kennt. Straftat, weil man an Ehre denkt. Straftat, du bist ein wildes Tier. Straftat, doch deutsches Blut, es fließt in mir. Drei Tage vergehen, ohne Lügen in der Presse. Hässlich und gewaltig, dich verschweigen jeder in die Fresse. Böse in Person, nur weil wir unsere Heimat lieben. Da geschorener Kopf, sowas nennen sie zurückgeblieben. Straftat, weil man sich stolz bekennt. Straftat, weil man an Ehre denkt. Straftat, du bist ein wildes Tier. Straftat, doch deutsches Blut, es fließt in mir. Ja, das ist unsere Pflicht. Ziehen Sie uns vor Gericht. Ohne Sprung im Jutsitzgesicht. Der Dorn in eurem Auge, nationaler Widerstand. Ich weiß, was ihr gewollt. Stellt uns auch an die Wand. Ja! Straftat, weil man sich stolz bekennt. Straftat, weil man an Ehre denkt. Straftat, du bist ein wildes Tier. Straftat, doch deutsches Blut, es fließt in mir. Straftat, Straftat.